Vorstellen möchten wir Ihnen heute Abend Denken leicht gemacht, ein neues Hörspiel von Ria Endres. Eine erfolgreiche und beliebte Fernsehmoderatorin, genannt die Fernsehphilosophin, steigt aus und schmeißt ihren Job. Ganz spontan und unerwartet. Doch der Rückzug in ihre komfortable Villa bringt ihr nicht die ersehnte innere Balance und Gelassenheit. Die telegene Ratgeberin wird vielmehr von diffusen und bedrohlichen Ängsten heimgesucht. Denken leicht gemacht. Hörspiel von Ria Endres. Es hilft nichts, ich komme aus der alten Welt. Früher war ich eine Fernsehphilosophin, heute bin ich eine Katze. Kein Mensch kommt mehr aus der alten Welt, heutzutage. Nicht mal von der Erde, nicht einmal aus dem Wald, obwohl vom Mond kommt er, das weiß jedes Kind. Der Mensch fällt vom Mond herunter, im Anzug von Armani oder im Kleid von Escada. Dann hat er sein Leben lang nur noch Erfolge. Erfolge bis zum Gehtnichtmehr, auffällig, effektiv und wahnsinnig. Genauso richtig wäre unauffällig, stinkfaul und stinknormal. Und dann verschwindet er. Aber auch auffälliges Verschwinden bedeutet endgültiges Verschwinden. Verschwindet also, bitte sehr, meine Lieben, ohne eine Spur zu hinterlassen, möglichst ohne Schleimspur. Katzen hinterlassen keine Schleimspur. Wer Fernsehphilosophin war, für den ist es ein Kinderspiel, eine Katze zu sein. Ich bin keine Katze, ja, mich für verrückt halten, ja, ja, das könnte euch so passen. Obwohl, ich könnte es mir sogar leisten. Vielen ist es lieber, die Leute halten sie für verrückt. Dabei sind sie nur geizig, aber eine Fernsehanstalt ist ein Paradies für geizige Menschen. Sie teilen aus, was ihnen nicht gehört. Sie verteilen nichts, wenn es wenigstens Luft wäre, frische Luft zum Beispiel. Nichts passt überall rein. Sogar in Köpfe, die gar keinen Platz haben, die schon mit nichts besetzt sind und mit lauter nichts vollgestopft. Aber ich war noch nie in meinem Leben krank. Auch wieder fürchterlich schön. Furchtbar praktisch, aber auch scheußlich. Ja, das ist natürlich wunderschön, eine Katze sein. Oder verschwinden zum richtigen Zeitpunkt. Mein Kreislauf ist in schönster Ordnung, auch ohne extra Training. Das bestätigte erst letzte Woche ein Bekannter, ein Universitätsprofessor. Ich ließ mich wie jedes Jahr routinemäßig durchchecken. Habe ich Ihr Geburtsdatum wirklich richtig gelesen? Frau Doktor, Sie besitzen ja den Körper einer jungen Frau. Ich staune und staune. Aber nie krank sein, das ist doch auch krank. Ebenso krank ist es, dass ich denke, es gibt noch andere Menschen außer mir. Fremde Stimmen, das ginge gerade. Das passt ja vielleicht noch in einen einzigen Kopf. Aber fremde Körper, Millionen, Milliarden Zuschauer, klingt wahnhaft, ich weiß. Klingt aber nicht krank, scheint es. Milliarden Menschen gibt es ja angeblich. Milliarden Bakterien im Körper sind ja auch unvorstellbar, unsichtbar. Trotzdem, aus der alten Welt kommen, peinlich. Urtierchen, die kommen noch aus der alten Welt. Sumpf und Sonnenlicht, wir kommen doch alle aus der Zukunft. So modern, so zeitgemäß sind wir. Deshalb kommen wir nie in der Gegenwart an. Die Gegenwart ist passé, aus und vorbei. Doch in der Zukunft wartet auf uns alle. Das kann doch niemand behaupten, dass wir aus unseren zukünftigen Gräbern kommen. Das ist unmöglich. Wie nie krank sein oder eine Katze sein als ehemalige Fernsehphilosophin. Aus der Zukunft kommen heißt, aus dem immer wieder entstehenden Leben. Auch wieder fürchterlich. Furchtbar praktisch, aber auch scheußlich. Und auch wunderschön natürlich. Sich durchschlagen, darauf kommt's an. Das hängt schon mit Schlagen zusammen, mit Schlägen, aber das geht gar nicht, nie krank sein. Das können wir doch unseren Ärzten nicht antun. Ist niemand mehr krank, bricht unser Gesundheitssystem zusammen. Bleibt was hängen beim Durchschlagen, beim Durchkommen? Außer wir natürlich. Aber wir bleiben auch nicht hängen, letztlich. Wir sacken durch, flutschen in die Erde hinein, obwohl wir vom Mond kommen. Kommen vom Mond, verschwinden im Erdboden. Sympathisch, das Verschwinden. Das einzig Sympathische an uns Menschen, dass wir verschwinden. Wir sind also in jedem Fall sympathisch, aber wem? Ist ja dann keiner mehr da. Als Tier kommt man auch nicht besser durch die Welt, durch die neue Welt. Höchstens Bakterien haben's gut, Ratten haben's gut. Tiere, die von uns gefressen werden, haben es nicht so gut, natürlich. Vor dem Auffressen werden sie gequält, damit sie merken, wie es uns früher ging, als wir gequält wurden von, oder sogar jetzt noch von unseren Lieben. Jedenfalls kommen Tiere, die wir massakrieren oder auffressen, heute schneller ans Ende. Müssen keine Zeit mehr verschwenden für unnötig Schlafen, Fressen, Fortpflanzung. Aussterben heißt das. Müssen dann auch nicht mehr so lange leiden. Werden gründlich eliminiert. Ich und eine Katze. Das müsste ich sofort dementieren. Das käme mir nicht über die Lippen. Da würde ich mich sofort wieder lieber als Fernsehphilosophin tarnen, als ehemalige. Da würde ich sofort vor Gericht ziehen. Gibt natürlich weniger Tiere heute. Oder man rechnet einfach die Bakterien dazu. Dann gibt's so viel Tiere wie nie zuvor. In der alten Welt war es besser, erst gar nicht da zu sein, wie ich das sehe. Heute wollen wir gar nicht mehr weg, jammern über alles, wollen aber nicht runter vom Erdball, nicht um alles in der Welt. Halten wir uns an die neue Welt. Lauter Gewinner. Gewinner und Gewinnerinnen, grüß Gott. Alles andere zählt nicht. Wird zwar gezählt, aber existiert nicht. Außer in einer Art Unterwelt oder Parallelwelt. Die Verlierer dürfen nicht aussterben, sonst gibt's keine Gewinner. Gewinner und Gewinnerinnen, wie gesagt. Sieger hätte man früher gesagt. Siegerinnen gab es nur im Sport, im Leben weniger. Jetzt wieder. Wie gestern. Wieder Punkt 11. Ich weiß natürlich, mit wem ich spreche letztendlich. Ich spreche immer zu meinem Publikum, ob es da ist oder nicht. Es könnte da sein. Das Trommeln ist jedenfalls da. Und manchmal das Singen. Große Oper ist es nicht, aber jetzt bin ich sein Publikum vielleicht. Gestern habe ich ihn entdeckt. Erst das Trommeln, dann diese Gestalt vor dem Gitter. Hockte auf der Straße vor unserem, vor meinem Haus. Sah von hinten aus wie ein Tier in einer Frauenjacke. Falscher Pelz an diesem warmen Tag. Hier gehen doch selten Leute vorbei. Hier fährt man vorbei. Nicht sehr viele Autos, nicht in dieser Gegend. Aber dann kamen doch Leute, warfen ihm Münzen vor die Füße. Am Abend war er verschwunden und heute wieder. Heute gehe ich hinaus. Was will er denn? Fast schon auf unserem, meinem Grundstück. Störe ich Sie? Nein. Oder gehört Ihnen auch noch die Straße? Nein, nein, ich wollte nur... Holen Sie ruhig die Polizei. Betteln ist in dieser Gegend eher unüblich. Unüblich, aha. Wer bettelt denn? Hat sie irgendjemand angebettelt? Nein, nein, aber... Warten Sie einen Augenblick. Ich habe gerade nichts bei mir. Oh, bemühen Sie sich nicht heraus zu mir. Reichen Sie es mir ruhig durchs Gitter. Aber ich brauche gar nichts. Ich bin ein Musiker. Ich singe, ich trommle und am Ende bekommen Sie sogar noch ein Geschenk. Hä? Ja, eine kleine Belohnung fürs Zuhören. Tatsächlich. Wohl eines dieser klebrigen Bonbons, die Sie da in einer kleinen Pyramide aufgetürmt haben. Sie haben es erfasst. Nehmen Sie. Ich reiche Ihnen mein Geschenk sogar durchs Gitter, wenn Sie Angst haben, Ihren Käfig für eine Sekunde zu verlassen. Nein, bemühen Sie sich nicht. Dann möchte ich für Sie singen. Oder spielen. Oder beides. Must have left my house at 8, because I always do. My train, I'm certain, left to stay. Im Haus höre ich ihn nicht, wenn ich die Fenster schließe. So gut wie nicht. Als ob ich sein Publikum wäre. Aber eigentlich ist es fürchterlich schön. Ist doch nett. Auch mit den Bonbons. Auch wenn sie billig sind. Die Plomben herausziehen und die Zähne ruinieren. Und ich so ein Singen gar nicht hören will, weil es schmerzt. In den Ohren. Und wenn nicht in den Ohren, dann im Gehirn. Die Schmerzgrenze ist ja sofort erreicht, wie beim Denken. Auf den Körper ausweichen ist natürlich besser, wenn es ums Denken geht. Den Körper für uns denken lassen. Das Hirn gehört schließlich auch zum Körper. Außerdem gibt es im Fernsehen keine Körper, sondern nur Bilder von Körpern. Hilft also fast gar nichts. Flächen, die aussehen wie... Aber gerade dann sind Körper natürlich besonders glaubwürdig, wenn sie gar nicht da sind. Ich habe alles versucht, bis an die Schmerzgrenze. Ja, bis über die Schmerzgrenze hinaus, ich geb's zu. Fernsehen schmerzt nicht. Leider, wie Dummheit, schmerzt auch nicht. Das ist ja das Schöne am Dummsein, tut nicht weh. Und was ist schöner, als den Menschen die Schmerzen zu... den Zuschauern den Schmerz... Die merken gar nicht, dass sie... Das ist doch fabelhaft, das war mein Beruf. Die Fernsehphilosophin, das war mein Spitzname. Gefiel mir sogar, nach einer gewissen Zeit. Es gibt schlimmere, obwohl... Ich liebte das Publikum. Es ist so unsichtbar. Stelle mir vor, so sind die Menschen, wie das Publikum. Milliarden unsichtbar, einfach zum... Die Menschen sind so konzentriert beim Untergehen. So eifrig, so liebenswert werden sie plötzlich. Hilft ihnen aber nichts mehr. Nichts mehr da, um sie für liebenswert zu halten. Die Menschen sind die idealen Untergangswesen. Bereiten anderen den Untergang, um besser untergehen zu können. Entwickeln geradezu ein Gespür für den Untergang. Besitzen, da schau an, einen regelrechten Untergangssinn. Fast scheint es, sie haben eine richtig kleine Schwäche fürs Denken bekommen. Da entfalten sie ihre Fähigkeiten, fürchterlich schön, furchtbar praktisch, zum Untergang. Da freuen sie sich, da lachen sie, manchmal. Jetzt habe ich gar nichts mehr mit dem Fernsehen zu tun. Mit Philosophie hatte ich noch nie etwas zu tun. Fernsehphilosophin, so nannten sie mich, wie gesagt. Weil ich so kluge Fragen stellte vielleicht. Jetzt kann ich es mir leisten, das Fernsehen und die Philosophie links liegen zu lassen. Ich muss nichts erklären. Auch nicht das Ende. Die Abfindung war in Ordnung, obwohl ich einfach wegblieb. Natürlich gab es Ersatz. Jeder wird augenblicklich durch eine Konserve ersetzt. Vielleicht schoben sie auch eine alte Sendung von mir ein. Die Zuschauerquote sinkt und man fliegt raus. Ein natürlicher Vorgang. So lange habe ich nicht gewartet. Ich ging vorher, bevor ich rausflog, weil die Quote sank. Eines Tages sagte ich dem Fahrer, heute halten Sie nicht am Studio. Machen Sie kehrt. Fahren Sie mich zurück in die Gegenrichtung. Im Fernsehen können Sie alles sein, weil Sie nichts mehr sind. Warum also nicht auch eine sogenannte Fernsehphilosophin? Sie und ich können das sein, sobald Sie auf dem Bildschirm auftauchen, obwohl es Besseres gibt, ein Fernsehkoch zum Beispiel. Im Fernsehen sind Sie alles, weil Sie endlich überhaupt nichts sind. Ideales Fernsehmaterial. Aber welche Mühe, nichts mehr zu sein. Wenn man bedenkt, wie leicht uns das fallen könnte, nichts zu sein, da wir schon von Geburt an fast überhaupt nichts oder schon vorher oder nie, aber... Nein, ich liebte mein Publikum. Jeder eurer geliebten Stars liebt das Fernsehpublikum. Sogar wenn euer geliebter Star gar kein Fernsehpublikum hat, keine Angst. Jede Verachtung ist gespielt. Denn dieses Publikum, unsichtbar, unhörbar, riecht nicht einmal. Ist vielleicht gar nicht da. Millionen nicht da. Oder sonst wo. Ist doch fabelhaft. Aber auch wieder fürchterlich schön. Wunderschön. Millionen, schönes Wort. Ich war für mein Publikum wie eine Zahnärztin. Sie quält auch ein bisschen. Und dann ist man wieder gesund und munter und guter Dinge. Gut gelaunt sein gehört zum Lebenstraining. Und wenn Sie nicht aufpassen, sind Sie am Schluss sogar dankbar. Sollte nicht passieren, wenn man schon bezahlt hat und es einem eh zusteht. Keine falsche Dankbarkeit. Also ohne Schmerz, das ist unser gutes Zuschauerrecht. Wenn das Bezahlen nicht doch allzu sehr schmerzt im Augenblick oder eben nicht geschmerzt hat, nicht wehtut, erledigt sich gentechnisch demnächst. Eigentlich mein Lieblingsberuf, Zahnärztin. Katze sein geht ja nicht. Weder als Profession noch als Freizeitgestaltung. Habe ich schon gesagt, dass ich Pralinen esse, ohne Gewicht zuzulegen? Ohne zuckerkrank zu werden? Eine Sonderbegabung. Pralinen sind natürlich nichts für jeden Tag, leider, obwohl jetzt zum Beispiel hätte ich große Lust auf Pralinen. Wäre eine Unverschämtheit für jeden, der zuschauen muss, zuhören muss beim Schmatzen, beim Zuhören und Zuschauen. Speichel runterschlucken, unangenehm. Denken leicht gemacht, hieß meine Sendung. Jeder Gast wurde behandelt wie ein Künstler. Egal welcher Blödsinn aus seinem Mund herausrollte, egal welches Thema ich ansprach. Und es gab niemanden, der sich nicht in die Sendung drängte. Die Warteliste der Erfolgreichen, ausgebucht auf Jahre. Die hatten alle keine Angst vorm Denken, brachten immer ein paar Sätze mit, die auf jede Frage passten. Ließen also denken, wenn man das noch so nennen kann. Man putzt ja auch nicht selbst das Klo. Man lässt das Klo putzen. Und dann verschwanden sie wieder, meine Gäste, und bedankten sich manchmal hinterher, weil sie so gut rübergekommen sind. Egal, ob es um Religion ging, Meditationsglück, Sex als Kreislauftraining, die Schönheit des Lebens insgesamt oder den Krieg oder... Und wenn es gar nicht mehr weiterging, habe ich mit irgendjemandem ein bisschen gekocht. Obwohl ich das hasste, aber eine Performance-Spezialistin wie ich? Kochen und denken, kochen und essen, essen und denken zusammen mit einem gesunden Körper. Mein Körper war jung und gesund und eine wirkliche Kapitalanlage. Das leuchtete allen ein, sogar Männern. Das ist ja ganz einfach. Wie alle großen Ideen, wie alle großen Erfindungen, wie reich und berühmt werden und sterben, ganz einfach. Oder das Gegenteil davon und trotzdem sterben, auch ganz einfach. Heute sind Köche und Pornodarsteller im Fernsehen die wahren Fernsehphilosophen. Und zumindest Pornodarstellerinnen sind unsere Fernsehphilosophinnen. Die Fernsehphilosophie der Körperkünstlerinnen. Das war meine Leistung, euch das zu zeigen. Das habe ich geschafft. Das bleibt übrig. Das ist mein Geschenk an euch, meine Lieben. Dafür habt ihr mich bezahlt. Auch wieder fürchterlich. Schön. Furchtbar praktisch, aber auch scheußlich. Er lässt nicht locker. Zwingt mich hinauszugehen. Ins Freie, in die Kälte. With letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. Madam? Geht das jetzt jeden Tag? Vorgestern, gestern, heute. Wo übernachten Sie eigentlich? Oh, jetzt kommen die berühmten Fragen. Wie kam es denn dazu, dass Sie auf der Straße gelandet sind? Gibt es einen Grund, dass Sie jeden Tag hierher kommen? Vor Ihre schöne Villa? Nein, keinen. Andererseits gefällt es mir hier, obwohl es nicht viele Passanten gibt. Jetzt sagen Sie gleich, warten Sie nur, bis mein Mann kommt. Das wird ihm gar nicht recht sein. Ein Bettler vor seiner Villa. 3 Tage kam jedenfalls keiner. So bedrohlich finde ich Sie auch wieder nicht. Wenn Sie wollen, verschwinde ich. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ihnen scheint es doch hier zu gefallen. Trotzdem gibt es bessere Orte für Sie, hm? Mir gefällt's hier. I must have kept on dragging through the business of the day. Ich gebe zu, er singt doch fürchterlich schön. Ich könnte ihm eine Tasse Kaffee hinausbringen. Würde mich gar nicht wundern, wenn er mich, schließlich bin ich berühmt. Ich war sogar eine sehr berühmte Fernseh... Na gut, bleiben wir bei der Fernsehphilosophin. Eine raffinierte Egotaktikerin. Sehr beliebt. Ich war für alle ideal. Gekonntes Outfit. Ich fand mich sehr schön. Im Spiegel betrachte ich mich heute noch gern. Komme mir aber fremd vor. Schönheit ist uns ja fremd im Grunde. Wir ziehen die Täuschung vor. Lassen anderen die Mühe, uns Schönheit einzuimpfen. Ohne Täuschung ist es uns unmöglich, Schönheit zu... Macht nichts. Lassen jemand anderes für uns denken. Spart Lebensenergie. Nur mein Wimpernaufschlag ist der gleiche geblieben. Wenn ich mich nicht richtig ins Licht setze, fallen auf mein Gesicht Schatten. Aber das verdirbt mir die Stimmung nicht. Mein Schattengesicht ist geheimnisvoller als das ständig präsentierte. Nie mehr vor eine Fernsehkamera. Wie schön, dass in meinen Hirnwindungen so viel los ist. Diese Lebhaftigkeit und dann plötzlich wieder diese Stille. Und das Gehirn ist doch auch ein Körperteil. Nicht so ansehnlich, nicht so gut riechend wie... Deshalb übertragen wir die Bewegungen des Gehirns auf den alterslosen Fernsehkörper. Also sind die flachen Fernsehkörper der Köche bestens für den Sex und die Pornografie geeignet und die Pornodarsteller fürs Kochen. Und mein fernsehphilosophischer Fernsehkörperteil war natürlich der Mund. Flächig, wie gesagt, aber eben nicht nur. Und dann frage ich mich, was ist passiert, dass ich meinen Mund nicht mehr öffentlich aufmachen will. Plötzlich. Heute halten Sie nicht am Studio, machen Sie kehrt, fahren Sie mich zurück in die Gegenrichtung, sofort. Wo ich meinen Mund mit so viel Arbeit in einen fernsehphilosophischen und sogar patentierten Fernsehkörperteil verwandelt habe. Das ist doch sonnenklar. Endlich nichts mehr sagen. Auch wieder unmöglich. Wie lange ist es her, dass ich einen Sprechkursus, allerdings auch um zu üben, richtig ein- und auszuatmen. Nicht, dass mir die Luft auf einmal weggeblieben wäre, keine Angst. Aber dass die Millionen Fernsehzuschauer eine Kurzatmigkeit entdecken könnten. Oder wenn ich Spucke verloren hätte bei einer Formulierung, die so klar wie möglich gewesen ist. Und das heißt, so wunderbar wie nur möglich und so erfolgreich wie nur möglich. Und das kam aus meinem Mund heraus. Die Klarheit, das Wunderbare, der Erfolg. Das Gesicht, meint man. Der Körper, die Intelligenz. Quatsch. Der Mund ist es. Verwandelt alles direkt in Fernsehphilosophie. Alle schauen immer zuerst auf den Mund. Im Grunde ging es um Luft. Sie hält doch auch am Leben, oder etwa nicht. Aber die Dunstkugel um mich herum wurde immer größer. Und nach den Sendungen, hatte ich Hunger. Ich wollte nur noch nach Hause und ins Bett zu den Pralinen. Auch jetzt muss ich natürlich atmen. Ich atme gerne. Damals lag ich selten in der Sonne. Dafür blendeten mich die Fernsehlichter und hinter den Scheinwerfern saßen Millionen Ameisen. Ich liebte die Zuschauer, ich liebte mein Publikum, ich sagte es, das kann man nicht oft genug wiederholen. Die Einschaltquote stimmte, lange genug jedenfalls. Das Wort Einschaltquote hat sich in mein Hirn eingebrannt. Einschaltquote. Die Millionen faszinierte mein Optimismus wahrscheinlich. Und dass ich mich gefräßig auf alle Themen stürzte, auf ihre Themen mit meinen Gästen. Ich habe alles aufgesaugt und wiedergekäut und in die Scheinwerfer hineingeschleudert. Und nach jeder Sendung aß ich Pralinen. Mein Mann hatte sie unters Kopfkissen gelegt. Pralinen aus Belgien. Die Pralinen vermisse ich wirklich. Mein Mann hat sich verdünnisiert. Das gilt ja als großer Neubeginn des Lebens, egal wie alt die Frau ist, die verlassen wurde. Wahrscheinlich gibt es für eine Frau nichts Schöneres und für ihr Leben Bereichernderes, als von ihrem Mann verlassen zu werden. Wunderbarer Neubeginn nach dem Ende. Fabelhaft. So habe ich es verkauft und sofort den neuen Lover präsentiert. Ich gab ihm einen Einjahresvertrag und Schluss. War preiswerter, als man denkt. Preiswerter als ein Ehemann, alles in allem. Auch wieder fürchterlich. Schön. Furchtbar praktisch. Mein Ex glaubte nicht an Aktien. Zumindest in diesem Punkt sollte er recht behalten. Er kaufte noch unbekannte Kunst, was er dafür hielt. Die über alles geliebte Liebste ist auch nur eine Kapitalanlage gewesen. Keine üble. Wenig geliebte Liebste, viel geliebte Kapitalanlage, heiß geliebter Kapitalkörper. Kurzfristig, das Kapital nimmt zu, der Körper nimmt ab, meistens. Auf jeden Fall so wenig Steuern wie möglich. Der Staat kann doch zufrieden sein, dass es überhaupt noch ein paar Erfolgreiche gibt. Etwas Glanz beim fröhlichen Zusammenbrechen. Und das gehört doch auch zur Freiheit. Dafür konsumieren wir, sagte mein Schatzi. Das nützt doch auch dem Staat. Jetzt würde mein ehemaliger Gatte mich nicht mehr wiedererkennen. Ich werde von niemandem mehr als die berühmte Frau Doktor angesprochen. Das genieße ich. Ich musste damals noch meinen Doktor in der alten Welt selber machen. Peinlich. Heute lädt man sich den Doktor oder Professor samt Bestnote aus dem Internet herunter und fertig. Oder man lädt sich den Herrn Präsidenten oder Minister aus dem Internet herunter samt Abstimmungsergebnis. Auch wieder fürchterlich. Schön. Furchtbar praktisch. Internetdemokratie. Kommt noch. Das ist einer, der nie locker lässt. Ein übrig gebliebener Fan wohlmöglich. Da, nehmen Sie schon das Bonbon. Ich habe noch eine Menge. Wenn Sie darauf bestehen, singe ich nicht mehr. Jedenfalls nicht, solange Sie im Garten herumspazieren. Heute habe ich Ihnen etwas mitgebracht. Das riecht gut. Du meine Güte, Kaffee in einer Tasse. Bestimmt wertvoll. Hoffentlich mache ich Sie nicht kaputt. Danke. Würden Sie auch ein Kleidungsstück annehmen? Eventuell. Passt Ihnen mein Outfit nicht? Oder ist das der Geruch? Ach, Sie wollen alte Klamotten loswerden. Ich gebe Ihnen doch keinen Abfall. Sie können sich die Kleider doch wenigstens anschauen. Na dann her damit. Morgen. Ich muss sie erst zusammensuchen. Könnte es sein, dass Sie mich kennen? Kennen Sie denn mich von irgendwoher? Sie haben eine Frage nicht beantwortet. Deshalb der Kaffee und die Kleider. So eine reiche, vornehme Dame muss natürlich jeder kennen in so einer Gegend. Wehe, es kommt heraus, dass sie einen armen Bettler verhungern lässt. Oder wohnen Sie hier inkognito? Ich kenne doch nicht jede grüne Witwe. Oh, und so. Ja, jetzt sind Sie beleidigt. Wollen Sie mich lieber singen hören oder lieber einen Bonbon haben? Mit Ihnen rede ich nicht mehr. Sie haben was vergessen. Ihre kostbare Tasse. Ich könnte ihn hereinbitten, wenn er nicht so ungepflegt wäre. Wie reinlich geht es doch zu beim Fernsehkochen und in der Pornografie. Zweidimensionale Reinlichkeit. Ich wäre nie mit der U-Bahn gefahren, da hätte ich ja angehustet werden können. Vorsicht beim Einkaufsbummel, sagte mein Schatzi. Krank werden durfte ich wirklich nicht. Aber mein Dienstmädchen fuhr mit öffentlichen... Ständig war ich in Sorge, ob sie eines Tages einen fremden Bakterienstamm in unser Haus schleppt. In meinem Studio ging es fast bakterienfrei zu. Da hustete mich niemand an. Mein Dienstmädchen war ordentlich bei der Steuer angemeldet. Obwohl mein Gatte dagegen war. Warum willst ausgerechnet du zu den paar Leuten gehören, die ihr Dienstpersonal anmelden, während 3,5 Millionen Herrschaften in Deutschland ihr Dienstpersonal schwarz arbeiten lassen? Bist du plemplem? Er hatte ein wunderbares Zahlengedächtnis. Manchmal frage ich mich, was aus ihm geworden ist. 10 Jahre jünger als ich, 10 Jahre älter als der Lover. Wie gesagt, Männer lieben Zahlen. Eine erfolgreiche Ehe. Wir hatten die gleichen Bedürfnisse und wurden belohnt. Wir hielten uns immer schon im richtigen Milieu auf. Manchmal sprachen wir über Bekannte, die es nicht geschafft hatten. Aber die waren selber schuld. Immerhin lieben die Leute ihre Loser. Das baut auf. Heute lohnt es sich wieder, Loser zu sein. Viele Loser, damit wir uns wohlfühlen, aber nur wenige, die es schaffen dürfen. Am besten nur einer, der es schafft. Das nennt man die zweite Chance. Zum Beispiel Herzstillstand. Und schon gibt's eine zweite Chance. Fabelhaft. Fürchterlich. Schön. Aber auch scheußlich. Wir belohnten uns mit Reisen nach Dubai oder in die Schweiz, wo man auch gerne bedient wird. Aber als ich einmal an der Rezeption eines 5-Sterne-Hotels sah, wie ein Russe seinen Koffer aufklappte und ein Geldbündel herauszog, war mir klar, das hatte gar nichts mehr mit Exklusivität zu tun, sondern mit irgendeiner mafiösen Scheußlichkeit. Stinknormal also. Der Aufenthalt im Hotelrestaurant war verdorben. Da nützte auch der Champagner nichts mehr. Wenn ich an die Abende denke, wo Eurobanker aus der Chefetage diese revolutionären Vorträge über Geld hielten, gab es etwas Spannenderes als den Umgang mit Geld? Die Kultur des Geldausgebens, meine Kultur, unsere Kultur, nur noch übertroffen von der Philosophie des Geldausgebens. Das Geld vermehrt sich nicht nur, es philosophiert auch. Das Geld philosophiert von Natur aus. Wir gewinnen Lebenszeit, dachte ich damals. Denken leicht gemacht, auch nach der Sendung. Das war doch fabelhaft. Wir gehörten zu den immer wenigeren, die immer mehr ausgeben. Dann wieder Angst, das Geld könnte nichts mehr wert sein. Doch wir hatten ja den Schmuck und die Goldbarren. Goldbarren klingt wie aus der alten Welt. Klingt auch noch in der heutigen Welt nicht übel. Und zum Glück wohnten wir in unserer Stadtvilla, einer wirklich guten Geldanlage, fast so gut wie ich. Nach der Scheidung behielt er die Stadtvilla, ich zog in unser Haus im Taunus. Man sollte meinen, diese beiden Bruchstücke schließen jeden Angstfaktor aus. obwohl Gäste immer öfter in meiner Sendung über die Angst vor dem Tod faselten und ich schleunigst zum Thema Klonen und die Unsterblichkeit überleitete oder zum zweckfreien Sex und zur Erlebnisgastronomie. Um ein Haar glaubte ich schon selbst, dass ich nicht mehr sterbe. Etwas Unvorhergesehenes konnte gar nicht passieren, gesund wie ich war. Nach einem wunderbaren Leben würde ein wunderbarer Tod zur Tür hereinspazieren, an mir vorbeischlendern und zur anderen Tür wieder hinaus. Sind Sie heute besser gelaunt? Nehmen Sie schon das Bonbon. Ihre Süßigkeiten scheinen ja nicht gerade reißenden Absatz zu finden. Hier, Jacke, Hose, Hemd, Unterwäsche. Fehlt nur noch die Krawatte. War ein Witz. Ah, ich verstehe. Große Markennamen. Frisch aus der Reinigung. Der Herr Gemahl war allerdings etwas fülliger scheint's. Na, ich werde schon noch reinwachsen. Das Wichtigste haben Sie aber vergessen. Hm? Die Schuhe. Wie soll ich denn weglaufen ohne Schuhe? Oder wollen Sie mich engagieren als Hausbettler? Ich bin sehr wachsam. Mir entgeht nichts. Ich höre jeden Schritt auf dem Rasen, jedes Knacksen und Rascheln. Sie müssen die Kleider ja nicht annehmen. Doch, doch. Gefällt mir alles sehr gut. Wirklich. Aber? Nichts, aber. Allerdings. Ja? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Es macht mir sicher etwas aus. Geld darf es natürlich auch sein. Manchmal. Muss nicht, darf aber. Wäre willkommen. Denken Sie nur an die Unkosten. Alles freiwillig, wie? Aber klar, da lasse ich Ihnen freie Hand, was Sie gerade rumliegen haben. Er wird unverschämt. Kaum reicht man Ihnen den kleinen Finger. Hört er mir denn zu? Anscheinend nicht. Dabei hat dieser junge Mann natürlich alle Zeit der Welt. Wir hingegen verschwenden keine Zeit. Eine Geschichte erzählen war unmöglich im Fernsehen. Dort gibt es nur Fernsehgeschichten. Ich hatte natürlich auch eine Fernsehgeschichte. Dafür gibt es Spezialisten. Die schneidern Fernsehgeschichten auf den Leib. Das beginnt damit, ob man von unten kommt oder gleich Diplomatentochter ist. Habe vergessen, was sie sich bei mir ausgedacht hatten. Der Lover gehörte auch dazu eines Tages. Ich habe mich immer geweigert, meine Geschichte zu erzählen. Irgendwann habe ich sie vergessen. Es gab Wichtigeres. Den Blick ins Firmament zum Beispiel. Herrlich so ein Blick, auch ohne Fernrohr. Würde ich noch einmal geboren, würde ich Astronomin. Bei meiner naturwissenschaftlichen Begabung drängt sich das geradezu auf. Oder Zahnärztin natürlich. Auf alle Fälle ohne Fernsehgeschichte. Dieses Firmament, wirklich ein wundervoller Anblick. Nichts tue ich lieber, als exakt zu arbeiten. Das Firmament, ein unerschöpfliches Betätigungsfeld. Mein Hang zur Präzision, meine Lieben, würde euch zugutekommen. Hallo, wo seid ihr? Niemand da? Das wäre, sagen wir es ruhig, meine Art von sozialem Engagement. So ernst nehme ich nur noch die menschliche Mundhöhle. Sie ähnelt ja ein wenig dem Himmelsgewölbe. So kommt es mir wenigstens vor. Zähne als Sterne. Gute Augen, ruhige Hände. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Ich schule meine Menschenkenntnis täglich, seitdem ich nicht mehr Fernsehphilosophin bin. Man braucht Abstand, um die Wahrheit zu sehen. Was sich da so alles bietet, gerade auch bei bekannten Figuren aus der Welt der Medien. Ich kommentiere nie, was ich sehe. In manchen Mündern sieht es aus wie in einem Friedhof. Es ist wirklich fast ein Tick, den Fernsehmund in den Fernsehgesichtern zu betrachten. Nicht nur kleinste Risse von schadhaften Zähnen fallen mir sofort auf. Nein, wenn es um die lieben Dritten geht, wird selten der richtige Farbton erwischt. Im Fernsehen treffen Sie die Modearztklientel. Da wird alles getan für die Menschenrestaurierung, damit das Flachbild stimmt. Und dann haben vor allem Fernsehmenschen teuerste Gebilde im Mund, die wie Lampen strahlen. Als müsste die Prothese erkennbar sein, so strahlt die künstliche Zahnreihe, aufgereiht wie eine Perlenkette. Warum verteilen Sie diese Bonbons? Sie sind ja der lebende Beweis für die Folgen billiger Bonbons. Können Sie nicht mal Ihre kaputten Zähne richten lassen? Geben Sie mir das Geld? Ja, ja, immer der leichteste Weg. Es gibt doch genug Institutionen, die dafür zuständig sind. Wäre doch ein guter Grund, Geld zu geben. Sie meinen, mit Kaffee und einem Käsebrot sind Sie noch mal billig davongekommen. Aber ich bleibe Ihnen nicht schuldig. Die Bonbons sind ein Geschenk für Sie, auch wenn Sie mir nichts geben. Ich habe sie gefunden. Sie waren sauber verpackt, wie neu. Aus dem Abfall haben Sie das, aus dem Müll. Geben Sie es zu. Sie müssen ja keins nehmen. Aber damit Sie sehen, die sind nicht vergiftet. Die schmecken sogar. Oder wollen Sie eins kaufen? Vielleicht sind sie zu wertvoll zum Herschenken. Jeden Tag gehe ich durch den Garten, seit dieser Herr aufgetaucht ist, und bringe dem Herrn Bettler seine Verpflegung. Aber das genügt ihm wohl nicht. Wir wohnten auch in der Stadt mitten im Grünen. Dazu der Blick auf den Fluss. Die gegenüberliegenden Häuser schimmern dezent durch die Bäume. Einen Bettler habe ich dort nie gesehen. Mein Mann konzentrierte sich lange Zeit gründlich auf die Restaurierung unserer Villa. Erst die Stadtvilla, dann hier draußen im Taunus. Er stand immer neben den Handwerkern. Diese Leute konnte man nicht eine Sekunde allein lassen, sonst gab es Pfusch. Ich wollte auch nicht, wenn ich abends müde aus dem Fernsehstudio nach Hause kam, in irgendeine verpfuschte Ecke sehen. Als nächstes bauten wir die Kellerräume aus. Stabile Gewölbe mit dicken Mauern. In ihnen könnte man zur Not den Krieg überleben. Der liebste Raum meines Gatten war der Vorratskeller. Alles da. Sogar ein Notstromaggregat. Die kleine, sehr funktionstüchtige Küche neben dem Vorratskeller und das Badezimmer waren völlig eingerichtet. Wer weiß, was wir in Zukunft noch alles erleben werden, sagte er immer. Es muss ja kein Krieg sein. Eine Seuche würde auch schon genügen. Sicher könnten wir monatelang in diesem Kellergewölbe ausharren, einigermaßen. Aber das wurde mir unheimlich. Ausharren im Keller mit der Todesspritze, wenn es nicht mehr anders geht. Nicht, dass ich nicht mehr mit dem Schlimmsten rechnen würde. Aber was kann schlimmer sein, als in einem Keller den Krieg zu überleben? Mit diesem Mann? Dann wollte er im vorderen Bereich der Kellerräume unser neues Schlafzimmer einrichten. Falls in der Nacht. Wir haben schon die Erde vor dem Kellerfenster wegschaffen lassen, damit mehr Licht in unser zukünftiges Schlafgemach dringen kann. Ich bekam Schweißausbrüche. Auch die medizinischen Betten aus der Schweiz in dieser Schlafhöhle waren nur noch Schlafhölle, Atemnot. An mir ist eine Innenarchitektin verloren gegangen. In den eigenen Räumen habe ich mich ausgetobt. Ich war durchaus bereit, immer wieder vom ästhetischen Erfindungsreichtum der Renaissance zu lernen. Auch die Modemacher bedienen sich schamlos. Bei jeder Modenschau entdecke ich wieder Muster, Motive oder typische Farben eines Piero oder Perugino. Da aus allem Müll gemacht werden kann, wird auch alles verwertet. Der Sinn des menschlichen Tuns besteht in der Verwandlung der Materie in Müll. Zu Müll eignet sich alles. Alles Material, Materie, alles Müll. Aber die Mundhöhle. Vergelt's Gott, gnädige Frau. Darf ich Ihnen ein Bonbon überreichen? Oder etwas vorsingen, mit oder ohne Begleitung? Mich vertreiben Sie mit Ihrem Gesang. Können Sie nicht einmal eine Pause machen? Für die Pause würde ich Ihnen extra Geld geben. Geben Sie es zu. Ihnen gefällt, was ich singe. Sie sitzen vor meinem Grundstück. Ich höre Sie bis ins Haus hinein, wenn das Fenster offen ist. Ich brauche das nicht jeden Tag. Sie sagen ja nicht einmal... Sie erzählen ja nichts über sich. Ihnen würde ich zuhören. Aber Sie flüchten ja jedes Mal. Sie flüchten. Das könnte ihm so passen. Meine Fernsehgeschichte kennt er doch. Alle kennen mein Leben aus dem Fernsehen. Da ist es mir lieber, wenn er für mich singt oder schreit. Und plötzlich bekomme ich eine Gier auf eines dieser Bonbons. Ich möchte es haben, sofort. Hinaus durch den Park vors Gitter und ihm das Bonbon aus der Hand schlagen und das Papier wegreißen und in den Mund, in meine Mundhöhle hineinwerfen. Mein Vater hat mir nach meiner Geburt die Lippen mit Champagner benetzt. Und was habe ich jetzt davon? In meinem Elternhaus drehte sich alles um ästhetische Dinge. Ich habe das Ästhetische schon mit der Muttermilch eingesogen. Und mein Mann auch. Sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Am Hochzeitsmorgen ließ er es sich nicht nehmen, persönlich meinen Hochzeitsstrauß aus dem Blumengeschäft abzuholen. Als ich die Blumen sah, bekam ich einen Schreikrampf. Die lachsroten Rosen passten nicht zu meinem Hochzeitskostüm. Ich schickte meinen Fast-Ehemann ins Blumengeschäft zurück, nachdem wir uns auf weiße Rosen einigen konnten, und so wurde eine Katastrophe verhindert. Ich wollte nicht heiraten, wenn etwas so Wesentliches nicht stimmt wie eine Farbabstufung. Mein Mann wusste seit dem Hochzeitstag, in ästhetischen Dingen verstehe ich keinen Spaß. Ich glaubte tatsächlich, ein falscher Hochzeitsstrauß würde meine Ehe beenden, bevor sie... Ein falscher Hochzeitsstrauß könnte das ganze Leben vernichten, zumindest das Eheleben. Jetzt schleppt er nicht mehr Champagner und Pralinen an. Die orale Lust ist doch auch was... Ich lasse mir ab und zu Schokolade schicken. Aus Belgien. Und der Zucker? Ohne Zucker hätten die Zahnärzte viel weniger zu tun, heißt es. Ich esse Süßes leidenschaftlich. Aber habe noch keine einzige Plombe im Mund. Ohne Disziplin wachsen eben die Karieslöcher. Neulich habe ich von einer riesigen Mundhöhle geträumt, in der ich mit einem kleinen UFO hin und her gefahren bin. Immer wenn ich mich dem Rachen näherte, entstand ein unheimlicher Sog, der mich fast tief hinabgezogen hätte. Aber ich erkannte rechtzeitig die Gefahr und bog stets in den vorderen Bereich ab. Plötzlich merkte ich, dass ein unvorstellbar großer, weicher, nasser Lappen, der am Gaumen klebte, allmählich in den unteren Bereich der Mundhöhle glitt und mich völlig zudeckte. Ich war also in höchster Not. Außerdem konnte ich mich fast nicht mehr bewegen, denn die bewegliche nasse Masse umschloss mich. Aber ich hatte eine Spritze in der Hand, die ich mit allergrößter Anstrengung in den roten Lappen hineinstach. Offenbar wurde dadurch ein Kitzelgefühl ausgelöst und der Lappen schnellte, begleitet durch ein grässliches, saugendes Geräusch, an den Gaumen zurück. Und ich war fürs Erste befreit. Und so fuhr ich mit meinem etwas ramponierten UFO sofort in Richtung Unterlippe und hatte erst ein riesiges, spitzes Zahngebirge zu überfliegen, bis ich dann auf einem weichen Hügel, dem gigantischen Lippenbogen, landete. Dann aber sah ich nichts als einen grenzenlosen öden Raum. Da blickte ich nach oben und erkannte in der Ferne zwei runde Höhleneingänge. Was sich wohl dahinter verbirgt, dachte ich mir und flog sie an. Die dunklen Eingänge waren mit unzähligen Drähten versperrt und nach ein paar Minuten riss mich eine Windböe ins Weltall hinaus. Nicht auszudenken, wenn es im Weltall Mikroben gäbe. Untergangsgefühle können groß sein wie traurige Höhepunkte. Das Ende des Lebens als ein naturwissenschaftliches Phänomen. Nach einem wunderbaren Leben ein wunderbarer Tod. Ein Friedensangebot, Erdbeerkuchen. Versöhnung? Darf ich Sie noch einmal fragen? Sie kennen mich. Aus dem Fernsehen. Ich würde gerne fertig essen. Ich esse eh zu schnell. Berufskrankheit. Lassen Sie sich Zeit. Ich sehe schon lange nicht mehr fern. Vielleicht kenne ich Sie aus dem Fernsehen, aber da müsste man ja jeden kennen. Ich muss das wissen. Sagen Sie es mir. Gehören Sie zu meinem Publikum? Füttern Sie Ihr Publikum immer mit Kaffee und Erdbeerkuchen? Eher sind Sie doch mein Publikum. Darf ich Sie wenigstens fragen, wo Sie übernachten? Wo es warm genug ist. Keine Sorge. Der Erdbeerkuchen hat geschmeckt. Geben Sie mir eines dieser klebrigen Bonbons. Bedienen Sie sich. Nur eines. Oder zwei vielleicht. Schmecken gar nicht so scheußlich. Sind natürlich nicht zu vergleichen mit Ihrem Erdbeerkuchen. Eine pflegeleichte Idiotin mit einer Hirnstoffwechselstörung möchte ich nicht werden. Aber Optimistin um jeden Preis möchte ich auch nicht mehr sein. Dieser dumme Optimismus macht krank. Muskeloptimismus, Sportgeräte und Doping. Anscheinend sind wir nur zu einem besonders dumpfen Optimismus fähig. Aber das Abwehrschild der kollektiven Optimismushysterie hat Risse. Also leben, quietschfidel, beim Erlebnis der Katastrophe, als Zwangsoptimisten. Keine Kochsendungen mehr, bitte sehr. Keine wundervollen Krankenhäuser, vollgestopft mit fabelhaft gut gelauntem Personal. Optimisten leben eben nicht länger. Auch wenn uns die moderne Therapieszene das einhämmert. Ich gehöre zu diesem, wie sagt man, diesem verpackten visuellen Müll. Teil einer Versuchsanordnung. Und plötzlich platzt die schützende Blase der Fernsehsicherheit. Mich überrollt etwas Schweres, Dunkles. Die Fortschrittslawine. Kettenglied inmitten einer Kettenreaktion von Katastrophen. Angst vor einem Teppichmesserstecher. Angst vor Genterrorismus. Aber zumindest gibt es nicht mehr die Frage, was ist falsch, weil alles gefälscht ist. Beruhigt auch wieder. Ein wenig. Ist auch wieder fürchterlich. Schön. Furchtbar. Egal. Aber auch scheußlich. Je mehr Möglichkeit zur Absicherung, desto mehr Angstbereitschaft. Angst davor, nicht zur rechten Zeit die Richtung gewechselt zu haben, in gleißendem Sonnenlicht vom Tellerrand zu kippen. Der junge Mann und seine Bonbon-Pyramide. Mein übrig gebliebenes Publikum. Das war's. Warum singt er da jeden Tag vor dem Gitter? Ich konnte nie gut singen. Nicht einmal, wenn ich singen musste. Nicht einmal, wenn ich singen wollte. Guru, Guru, Guru, Guru, sangen zwei Tauben und mussten dran glauben. Denken leicht gemacht. Hörspiel von Ria Endres. Musik Eckart Koltermann. Die Fernsehphilosophin Rosel Zech. Der Bettler Marc-Oliver Bögel. Bassklarinette Eckart Koltermann, Schlagzeug Hans Kanti. Technik Andrea Mamitsch und Regine Schneider, Regieassistenz Kirstin Petri, Regie Hans-Gerd Krugmann. Produktion Südwestrundfunk 2005.